peinlich durch den Knaben, ein Mädchen schwammen wird, zeigen Rap Realists in jedes Städtchen fahren. Ein Anstieg klang wie Zwang, doch auch mit mehr Beleidigung bleibt deine Bühnenshow an. Gebt nicht Acht auf euch, also passt auf, ich spiel da nicht mit. Verbissener Miene, triffst du keinen Punkt, nicht mal den Ton. Ich muss mich da noch was so raufziehen.